Jetzt hörte er das Saxophon deutlicher. Es kam von unten. Er kannte die Melodie, wusste aber nicht mehr, wie sie hieß und wer sie spielte. Damals hatten sie sie als Erkennungszeichen gepfiffen, wenn sie einander abholten. Damals. Je länger er mit den alten Freunden zusammen war, je genauer er sich daran erinnerte, was er und sie seinerzeit gewollt und gemacht hatten, desto fremder wurde ihm die Vergangenheit. Dass seinem Leben so entgleiten können. Er versuchte, sich seine Kindheit zu vergegenwärtigen, seine Schule, seine erste Ehe. Er bekam Bilder zusammen, Ereignisse, Stimmungen. Er konnte sich sagen, so hat es damals ausgesehen, das ist damals passiert, so war mir damals zumute, aber es blieb ihm äußerlich wie ein Film. Und er fühlte sich betrogen. Dann ärgerte er sich. Warum muss ich auch in der Vergangenheit rumwühlen? Ich mache das doch sonst nicht. Ich bin ein praktischer Mensch. Ich kümmere mich ums Jetzt und ums Morgen. Er würde am nächsten Tag nicht abreisen. Als das Saxophon verklungen war und Christiane die Austaste an ihrem kleinen tragbaren Gerät gedrückt hatte, verabschiedeten sich die meisten. Gute Nacht. Schlaft gut. Bis morgen früh. Ilse blieb am Tisch sitzen, obwohl sie merkte, dass Jörg und Marco sie lieber nicht dabei gehabt hätten. Marco hätte auch Christiane gerne losgehabt, aber sie wollte um nichts in der Welt weichen und Jörg hielt sie am Tisch, wandte sich ihr ebenso zu wie Marco, schenkte ihr ebenso nach. Die Spannung zwischen den dreien war so stark, dass Ilse ein aufregendes elektrisches Knistern spürte und dem Drängen ihrer Schüchternheit, unauffällig zu verschwinden, einfach nicht nachgab. Zuerst hörte sie zu, dann fand sie, was gesagt wurde, gleichgültig. Die Worte, die Jörg, Christiane und Marco wechselten, kamen ihr so beliebig vor wie das Material der Steine, mit denen sich Spieler auf einem Brett bekriegen. Nicht in den Worten spiegelte sich der Kampf der drei, sondern in ihren Stimmen, Mienen, Gesten. In Christianes schriller Schärfe, in Marcos schmeichelnder, werbender Klebrigkeit. Marco gab sich als der sichere Gewinner, und Christiane wurde immer verzweifelter. Jörg redete nicht weniger als die anderen beiden und nicht weniger laut, aber Ilse verstand mehr und mehr, dass er nicht wirklich kämpfte. Die anderen beiden kämpften, sie kämpften um seine Seele, und er genoss es. Es war nicht nur der Wein, der seine Zunge löste, sein Gesicht rötete und seinen Gesten Geschmeidigkeit gab, es war nicht nur das warme Kerzenlicht, das seine Falten weich zeichnete. Ihn belebte, im Mittelpunkt zu stehen und zu spüren, wie wichtig, wie kostbar er für Christiane und Marco war. Es verjüngte ihn, so dass er die beiden immer wieder anstachelte im Kampf, um ihn nicht nachzulassen. »Er ist doch noch fast ein Kind«, begütigte er Christiane, die Marco vorwarf, Jörg mit der Grußadresse zum Gewaltkongress fast um die Begnadigung gebracht zu haben, worauf Marco sich als zwar junger, aber wacher Revolutionär zeigen musste, der alles Recht habe, um Jörg zu werben. »Du möchtest mich entmündigen«, warf er Christiane vor, die nicht wollte, dass er sich mit den Veranstaltern des Kongresses träfe, worauf sie ihm versichern musste, für wie überlegt und überlegen sie ihn hielt. Marco ließ nicht locker. »Ich will nicht, dass du dich auf alles und jedes einlässt, aber wir brauchen dich. Wir wissen nicht, wie wir gegen das System kämpfen sollen. Wir streiten und streiten, und manchmal machen ein paar von uns eine Aktion, und es brennt vor der Bundesanwaltschaft oder gibt einen Alarm im Bahnhof und die Züge haben Verspätung, aber das ist Kinderkram. Dabei könnten wir zusammen mit den muslimischen Genossen wirklich was reißen. Die mit ihrer Power und wir mit dem, was wir über dieses Land wissen. Gemeinsam könnten wir da zuschlagen, wo es echt weh tut. Aber dann kommen die, die sagen, doch nicht mit denen. Dann können wir genauso gut mit den Rechten. Und ein paar sagen, genau, warum nicht auch mit den Rechten? Und dazu gibt's die alten Diskussionen, die du hinter dir hast, ob Gewalt gegen Personen oder gegen Sachen oder überhaupt keine Gewalt. Wir brauchen jemand mit Autorität. Die anderen RAF-Leute sind zu Kreuz gekrochen und haben geheult und bereut und sich entschuldigt. Du nicht. Du hast keine Ahnung, was du für eine Autorität hast. Jörg schüttelte den Kopf, aber nur, weil er mehr hören wollte, über seine Standhaftigkeit im Gefängnis und über die Bewunderung der Jungen und über seine Autorität bei ihnen und über seine Verantwortung. »Ja«, versicherte Marco, »aus seiner Autorität folge Verantwortung, und er dürfe die Jungen nicht im Stich lassen.« Was konnte Christiane dem entgegenhalten? »Dass er sich Zeit lassen soll. Du bist noch keine 24 Stunden aus dem Gefängnis und ach, Zeit lassen«, höhnte Marco, »Zeit lassen. Er hat sich 23 Jahre lang Zeit lassen müssen. Er hat 23 Jahre durchgehalten, um das Vorbild zu werden, das er jetzt ist. Du hättest Nelson Mandela von Robben Island ins Allgäu in die Sommerfrische geschickt, stimmt's?« »Nelson Mandela?« Ilse sah Jörg an. Er lächelte ein bisschen verlegen, aber protestierte nicht. War sein Hunger nach Anerkennung so groß? Wie ausgehungert wäre ich nach 23 Jahren? Könnte ich Marco widerstehen? Er war gut. Wenn er Jörg aus offenem Gesicht mit blauen Augen direkt ansah, war's, als lege er ihm vertrauensvoll seine Jugend zu Füßen. Ob Jörg an eine Erneuerung des Kampfes gegen das System, eine Zusammenarbeit mit Al-Qaida und seine Rolle als Vorbild glaubte oder nicht, er glaubte an Marcos Bewunderung und daran, dass Marco mit ihr nicht alleine stand. Erinnerst du dich nicht mehr, wie oft du von deiner Sehnsucht nach der Natur geredet hast? Nach Wäldern und Wiesen, dem jungen Grün im Frühjahr und den Farben im Herbst, dem Geruch von frisch gemähtem Gras und modernden Blättern und der Sehnsucht nach dem Meer. Manchmal hast du gesagt, du wolltest nach deiner Entlassung so lange über den Strand laufen und den Wellen zuschauen, bis du das Gleichmaß der Wellen in dir hast. Und manchmal hast du von einem großen Garten mit Obstbäumen geträumt, unter die du dich im Frühjahr im Liegestuhl legen wolltest, in eine Decke eingemummt, gegen die Kühle geschützt. Lass dir den Traum nicht nehmen! Mit Marco am Tisch waren Jörg seine Sehnsüchte und Träume peinlich. Ich war damals verzweifelt, Christiane. Ich sehe jetzt klarer, dass ich eine doppelte Verantwortung habe, nicht nur mir gegenüber, sondern auch denen, die an mich glauben. Aber das Gewitter hat aufgehört und ich würde gerne noch ein paar Schritte durch den Wald und über die Wiese mit dir gehen wollen. Er lächelte Christiane an. Wollen wir? Und wieder war Christiane sofort versöhnt. Sie war zu empfindlich gewesen. Jörg hatte die Sehnsucht nach der Natur, die er mit ihr geteilt hatte, nicht an Marco verraten. Sie stand auf, noch vor Jörg. Und als auch er stand, nahm sie seinen Arm und hängte sich an seine Seite wie eine Geliebte. »Brauchen wir eine Taschenlampe?« »Nein, ich kenne alle Wege.« »Ihr seid sicher schon im Bett, wenn wir zurückkommen. Macht die Flasche leer und schlaft gut.« Jörg winkte mit der linken und legte die rechte um Christianes Taille. Sie machten die beiden Flügel der Tür zum Garten auf, traten auf die Terrasse und waren von der Nacht verschluckt. »Na dann«, Marco schenkte Ilse und sich den Rest der Flasche ein. »Magst du?« Er bot ihr eine Zigarette an. »Nein, danke.« Marco ließ sich mit dem Anzünden der Zigarette Zeit. »Du hast mich den ganzen Abend angeschaut, als fragtest du dich, ob ich, was ich sage, eigentlich glaube. Oder ob ich bei Trost bin. Glaub mir, ich bin bei Trost. Und ich glaube, was ich sage. Ich frage mich umgekehrt, ob du und deinesgleichen begreift, was mit der Welt los ist. Du denkst wohl, der 11. September wäre eine verrückte Muslimekiste gewesen. Nein, ohne den 11. September wäre nichts von dem Guten passiert, das in den letzten Jahren passiert ist. Die neue Aufmerksamkeit für die Palästinenser, immerhin der Schlüssel zum Frieden im Nahen Osten. Und für die Muslime, immerhin ein Viertel der Weltbevölkerung, die neue Sensibilität für die Bedrohungen der Welt, von den ökonomischen bis zu den ökologischen, die Erfahrung, dass Ausbeutung einen Preis hat, der steigt und steigt. Die Welt braucht manchmal einen Schock, um zu Sinnen zu kommen. Wie die Menschen. Mein Vater lebt nach seinem ersten Herzinfarkt endlich so vernünftig, wie er schon immer hätte leben sollen. Bei anderen braucht's zwei oder drei. Manche sterben am Herzinfarkt. Marco drückte die halb gerauchte Zigarette aus, trank das Glas leer und stand auf. »Ach, Ilse, das ist doch dein Name, Ilse. Wer heute am Herzinfarkt stirbt, ist selbst schuld. Schlaf gut.« In ihrem Zimmer saß Ilse eine Weile im Dunkel, ehe sie die Kerze anzündete und ihr Heft aufschlug. Er ist der Beste. Jacques' Bemerkung über Jan war ihr nicht aus dem Kopf gegangen. Meinte er einen anderen Jan? Wenn er den gemeinsamen Freund meinte, hätte schon »er war der Beste« schlecht zu Jörgs Äußerungen bei der Beerdigung gepasst und wäre verwunderlich genug gewesen. »Er ist der Beste« passte überhaupt nicht. Es sei denn, der gemeinsame Freund Jan hatte sich damals tatsächlich nicht umgebracht, sondern aus seinem alten Leben davongemacht, um ein neues zu beginnen, ein Leben als Terrorist, das er bis heute lebte. Dann war Jörgs Verachtung bei der Beerdigung nur gespielt gewesen und die heutige Bewunderung echt. Dann hatte Jan die Bewunderung auch verdient, ein Terrorist, der sich nicht hatte fassen lassen. Ilse erinnerte sich an ihre damaligen Recherchen und stellte sich vor, wie Jan sie alle getäuscht hatte. Er musste das Beerdigungsunternehmen bestochen oder erpresst haben. Das Beerdigungsunternehmen hatte ihn in Frankreich abgeholt, nach Deutschland gebracht, aufgebahrt und begraben. Es konnte auch die andere Leiche besorgen, die der französische Gerichtsmediziner auf dem Tisch gefunden und obduziert hatte. Dass es ihm die Leiche in Sweatshirt und Jeans statt im Anzug präsentiert hatte, war eine Panne. Vielleicht hatte Jan versäumt, den zweiten Anzug mitzubringen. Noch jemand musste Jan geholfen haben. Ein Arzt oder eine Ärztin, eine Krankenschwester. Die französische Polizei hatte damals einen anonymen Anruf bekommen. Es war 6, nach einer kalten Nacht der frische Morgen eines sonnigen Frühlingstags. Ein Polizist fuhr mit dem Motorrad zur Stallküste und fand an dem angegebenen Platz das abgestellte Auto. Ein Deux-Chevaux. Jan verweigerte sich aus einer Mischung aus Nostalgie und Snobismus eine Mercedes, wie ihn seine Kollegen in der Kanzlei fuhren. Der Motor hatte das Benzin aufgebraucht und lief schon seit einer Weile nicht mehr. Die Scheiben waren klar und der Polizist konnte Jan deutlich sehen, zurück und ans Fenster gelehnt mit offenem Mund und offenen Augen, die Hände im Schoß. Der Polizist konnte auch sehen, was passiert war. Vom Auspuff führte ein Schlauch zur Beifahrerseite und durch das sorgsam abgedichtete Fenster ins Wageninnere. Er machte die Tür auf und Jan rutschte vom Sitz aus dem Auto und auf den Boden. Er sah so tot aus, wie man nur tot aussehen kann, und fühlte sich auch so an. Die Haut kalt, die Farbe grünlich, kein Atem. Der Polizist benachrichtigte die Zentrale und rief einen Krankenwagen und machte bis zu dessen Eintreffen Fotografien. Das Auto, der Schlauch am Auspuff, der Schlauch am Fenster, der Feldstein auf dem Gaspedal, Jan auf dem Boden vor dem Auto, Jans Gesicht von oben und von vorn und von der Seite. Ilse und Ulla hatten sie wieder und wieder angeschaut. Und sie hatten sich, als sie in der Normandie waren, die Geschichte von dem Polizisten erzählen lassen. Er hieß Jacques Baum, hatte 3 Kinder, war voller Mitgefühl und bereit, die Geschichte ausführlich zu erzählen und Fragen geduldig zu beantworten. War es nicht verdächtig, dass der Anrufer anonym geblieben war? Nein, es war Sonntag und der Anrufer wollte seine Zeit nicht als Zeuge vertun. Warum kam nach dem ersten Krankenwagen noch ein zweiter? Die Rettungsdienste sind alle auf Polizeifrequenz geschaltet und manchmal jagt der eine dem anderen einen Auftrag ab. Jacques Baum saß mit Ilse und Ulla zuerst auf der Polizeistation und dann im Café, bis sie sich alles vorstellen konnten. Jetzt stellte Ilse sich vor, was davor und danach passiert war. Jan lehnt am Auto und wartet darauf, dass der Tank leer wird. Die Nacht ist dunkel, die Wolken verhüllen Mond und Sterne und reflektieren kein Licht. Weit und breit liegt keine Stadt. In der Ferne erkennt Jan das Licht eines Leuchtturms, nicht heller als ein heller Stern mit regelmäßig auf- und weghuschendem kleinen Lichtstrahl. Pfarrerskind, als Schüler an Theologie und als Student an Philosophie interessiert, sein Leben lang dem verpflichtet, was sich gehört. Jans Gedanken gehen vom gestirnten Himmel, den er nicht sieht, zum moralischen Gesetz, das er nicht fühlt, und zu dem Schritt, den er tun wird, Frau und Kinder verlassen. Und wie in den vergangenen Wochen, in denen er darüber nachgedacht hat, beruhigt er sich auch jetzt wieder mit dem Gedanken, dass sie nie erfahren werden, was er tut. dass er für sie tot sein wird, dass, wer tot ist, nur betrauert werden kann, dass auch wer sich selbst tötet, nicht angeklagt, sondern nur bemitleidet werden kann, dass er denen, die er zurücklässt, nicht den Schmerz des Verlassenwerdens zufügt, sondern den Schmerz des jemanden entrissen Bekommens. Einen nicht von Menschen, sondern vom Tod verursachten Schmerz. Einen Schmerz, gegen den wir uns nicht auflehnen, sondern den wir hinzunehmen gelernt haben. Und er denkt weiter an das neue Leben, an die Macht, die er in ihm haben wird. Die Macht des Phantoms, dessen Identität niemand kennt und dessen Spur jetzt nichts führt. Seine Taten können umso kühner sein. Er wird sich in die Geschichte einschreiben, zunächst als Anonymous und später vielleicht doch noch mit seiner wahren Identität, wenn er enthüllt, wer das System in die Knie gezwungen und ihm Gerechtigkeit abgetrotzt hat. Dem zwielichtigen Unternehmen, dessen Mandat seine Kanzlei ihm aufgedrückt und dessen Unterlagen er vernichtet hat, hat er immerhin schon einmal 1 Million abgeluchst. Jan friert. Auch wenn das leise, tuckernde, leicht vibrierende Auto Wärme spendet, er weiß, dass ihm bald noch viel kälter sein wird. Der Motor hustet und er stirbt. Aber die Nacht ist nicht still. Die Wellen des Meers rauschen laut an, brechen sich klatschend an den Felsen und laufen, wo sie Sand und Kies mitnehmen, zischend zurück ins Meer. Manchmal schreit eine Möwe. Jan schaut auf die Uhr. Es ist 3. Die anderen müssen jeden Augenblick da sein. Oder ob nur einer kommt? Dann hört Jan das Auto. Er hört es lauter, wenn es über eine Höhe fährt. Dann sieht er manchmal auch die auf Standlicht eingeschalteten Scheinwerfer und leiser, wenn es durch eine Senke taucht. Da, wo der Feldweg von der Landstraße abgeht und auf die Steilküste führt, hält es. Jan hört das Zuschlagen einer Autotür. Also kommt nur einer. Die französischen Genossen haben eine Frau geschickt. Sie ist freundlich, sachlich, knapp. Du weißt, dass du, wenn du Pech hast, stirbst. Ja. Jan wird nicht sterben, er weiß es. Du musst die Vene am Arm freimachen. Jan zieht die Jacke aus, legt sie aufs Dach des Autos, knöpft den Ärmel des Hemds auf und schiebt ihn zurück. Mit auffordernder Geste gibt sie ihm eine Taschenlampe. Er beißt die schlagenden Zähne aufeinander und leuchtet ihr. Sie zieht eine Spritze auf. Zuerst das Valium. Er schaut weg, als sie in seine Vene sticht. Als sie noch immer nicht fertig ist, sieht er doch hin. Sie nimmt sich nicht besonders viel Zeit. Die Spritze ist besonders groß. Dann ist die Frau fertig und lässt ihn einen Tupfer auf den Einstich drücken. Jetzt noch das Kardiogren. Davon war vorher nicht die Rede. Aber die zweite Spritze geht schnell. Jan knöpft den Ärmel zu, zieht die Jacke an und setzt sich ins Auto. Sie fährt mit dem Schein der Taschenlampe über den Grund und versichert sich, dass kein Tupfer, kein Rest von der Verpackung der Spritze oder der Ampulle zu Boden gefallen ist. Sie steht in der offenen Tür und erklärt ihm, wie es weitergeht. In 15 Minuten schläfst du. Um 6 bist du so ausgekühlt und atmest so flach, dass dich die Polizei, wenn sie nicht ganz genau ist, für tot hält. Eigentlich atmest du kaum noch. Warum sollte die Polizei ganz genau sein? Sie lässt den Krankenwagen kommen. Sie lachte. Das Kardiogren war meine Idee. Es macht richtig schöne Leichen. Sie zog ihm die schwer werdenden Augenlider hoch, leuchtete ihm in die Augen und tätschelte ihm die Wange. Um 6:30 holt unser Krankenwagen dich. Bonne Chance! Sie schlägt die Tür zu und geht. Auf einmal kommt die Angst. Auf einmal fühlt sich, was nur wie der Tod aussehen soll, wie der wirkliche Tod an. Sein Leben geht zu Ende. Und was danach kommt, ist nicht mehr sein Leben, sondern das eines anderen, wenn es kommt. Jan weiß nicht mehr, dass er nicht sterben wird. Der Tod lässt nicht mit sich spielen. Er lässt nicht mit sich spaßen. Er, voller Todesfurcht, verliert Jan das Bewusstsein. Ilse klappte ihr Heft zu. Sie hätte gerne noch ein Glas Rotwein getrunken, aber sie hatte Angst vor dem stillen, dunklen Haus und traute sich nicht in die Küche. Als sie im Bett lag, hatte sie Angst vor dem Einschlafen, als wolle auch sie mit ihrem Schlaf den Tod auf der Nase herumtanzen. Oder wollen wir das tatsächlich jedes Mal, wenn wir einschlafen? Und wie ist das mit dem Abschied nehmen, wenn wir für den anderen sterben und zugleich weiterleben wollen? Da war auch sie eingeschlafen.